Erster Jesus rief seine 12 Freunde. Er gab ihnen Kraft über böse Geister. Sie sollten die Geister wegjagen und kranke Menschen gesund machen. Zweiter, die Namen der 12 Freunde sind Simon Petrus, Andreas, sein Bruder, Jakobus, Johannes, sein Bruder. Dritter, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Läbeus. Vierter, Simon, der Kananäer, und Judas Iskariot. Judas hat Jesus verraten. Fünfter, Jesus schickte diese 12 Freunde weg. Er sagte, sechster, geht nicht zu den Nichtjuden. Geht auch nicht in die Städte der Samariter. Siebter, geht lieber zu den Menschen von Israel, die verloren sind. Sagt ihnen, Gottes Reich ist nah. Achter, macht kranke Menschen gesund. Helft Toten aufzustehen. Macht Menschen gesund, die eine schlimme Hautkrankheit haben. Vertreibt Dämonen. Ihr habt es umsonst bekommen, gebt es auch umsonst weiter. Neunter, nehmt kein Gold, Silber oder Geld mit. Zehnter, nehmt keine Tasche, kein extra Hemd, keine Schuhe und keinen Stock mit. Denn wer arbeitet, soll auch Essen bekommen. Elfter, wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, sucht dort einen guten Menschen. Bleibt bei ihm, bis ihr weitergeht. Zwölfter, wenn ihr in das Haus geht, grüßt die Leute. Dreizehnter, wenn die Leute im Haus gut sind, dann soll euer Friede bei ihnen bleiben. Wenn sie nicht gut sind, dann nehmt euren Frieden wieder mit. Vierzehnter, wenn euch jemand nicht aufnimmt und nicht auf euch hört, dann geht aus dem Haus oder der Stadt. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Fünfzehnter, ich sage euch, für die Stadt Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm sein wie für diese Stadt. Sechzehnter, ich schicke euch wie Schafe zu den Wölfen. Seid klug wie Schlangen und ehrlich wie Tauben. Siebzehnter, passt auf die Menschen auf. Sie werden euch vor Gericht bringen und euch schlagen. Achtzehnter, ihr werdet vor Könige und wichtige Leute gebracht, weil ihr zu mir gehört. Das ist eine Chance, ihnen und anderen Völkern von mir zu erzählen. Neunzehnter, wenn man euch vor Gericht bringt, sorgt euch nicht darum, was ihr sagen sollt. Gott wird euch in diesem Moment helfen. Zwanzigster, denn nicht ihr redet, sondern Gottes Geist redet durch euch. Einundzwanzigster, Brüder werden sich gegenseitig töten. Väter werden ihre Kinder töten. Kinder werden gegen ihre Eltern aufstehen und sie töten. 22. Alle werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet. 23. Wenn man euch in einer Stadt verfolgt, geht in eine andere Stadt. Ich sage euch, ihr werdet noch nicht alle Städte Israels besucht haben, wenn ich wiederkomme. 24. Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Ein Diener ist nicht besser als sein Herr. 25. Ein Schüler soll so sein wie sein Lehrer. Ein Diener soll so sein wie sein Herr. Wenn die Leute den Chef des Hauses Beelzebul nennen, was werden sie dann erst über seine Leute sagen? 26. Habt keine Angst vor ihnen. Denn alles, was versteckt ist, wird gezeigt werden. Alles, was geheim ist, wird bekannt werden. 27. Was ich euch im Dunkeln sage, sagt es im Hellen. Was ich euch ins Ohr flüstere, erzählt es von den Dächern. 28. Habt keine Angst vor den Menschen, die euren Körper töten können, aber nicht eure Seele. Habt Angst vor Gott, der eure Seele und euren Körper in die Hölle werfen kann. 29. Man verkauft 2 kleine Vögel für wenig Geld. Aber nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass Gott es will. 30. Gott kennt sogar alle eure Haare auf dem Kopf. 31. Habt keine Angst. Ihr seid wichtiger als viele kleine Vögel. 32. Wer vor den Menschen zu mir steht, zu dem stehe ich auch vor meinem Vater im Himmel. 33. Wer mich vor den Menschen verleugnet, den verleugne ich auch vor meinem Vater im Himmel. 34. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Streit. 35. Ich bin gekommen, um einen Mann mit seinem Vater zu entzweien, eine Tochter mit ihrer Mutter, eine Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. 36. Die eigenen Leute werden die Feinde eines Menschen sein. 37. Wer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als mich, ist nicht gut genug für mich. Wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, ist nicht gut genug für mich. 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist nicht gut genug für mich. 39. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben für mich verliert, wird es gewinnen. 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich geschickt hat. 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, bekommt den Lohn eines Propheten. Wer einen guten Menschen aufnimmt, weil er gut ist, bekommt den Lohn eines guten Menschen. 42. Ich sage euch, wer einem von diesen kleinen Leuten nur ein Glas kaltes Wasser gibt, weil er zu mir gehört, wird seinen Lohn bekommen.